alles diskret und gleichzeitig gut läuft, jedenfalls aus Sicht des Verlages, macht man sich erste Gedanken zur Vermarktungsstrategie. Der Fund der Tagebücher ist von so enormer Bedeutung und Tragweite, dass sie auch für ausländische, allen voran britische und amerikanische Verlagshäuser von großem Interesse sein werden. Bevor man sie dort anbietet, müssen sie allerdings offiziell geprüft sein. Zwar zweifelt niemand an ihrer Echtheit, allein die Fülle des Materials lässt ja nur den einen Schluss zu, dass sie gar nicht gefälscht sein können, doch ein paar amtliche Zertifikate würden nicht schaden. Auf potenzielle Käufer wirkt das beruhigend und seriös. Optimal wären Gutachten anerkannter ausländischer Experten. Man betraut den ehemaligen Chef der Kriminalpolizei Zürich, einen international ausgewiesenen Fachmann für Schriftproben und einen ebenfalls weltweit geachteten amerikanischen Graphologen mit der Überprüfung. Um ausreichend Vergleichsmaterialien zur Verfügung stellen zu können, wendet man sich an das Bundesarchiv, muss aber feststellen, dass für den fraglichen Zeitraum ab 1933 kaum originale Handschriften Adolf Hitlers vorliegen. Nach dem Krieg haben russische und amerikanische Militärstellen fast alles konfisziert. In den zuständigen Behörden dieser Länder aber kann und will man nicht nachfragen, denn der grandiose Fund soll so lange wie möglich geheim bleiben. In Ermangelung von Alternativen wird der Spürhund beauftragt, zusätzliche Originale zu beschaffen. Sie sollen die wenigen Hitler-Handschriften aus dem Bundesarchiv ergänzen, damit die Sachverständigen ausreichend Material zu ihrer Verfügung haben. Der Reporter wendet sich an Herrn Fischer. Der liefert umgehend eine größere Anzahl echter Dokumente, inklusive beglaubigender Zertifikate. Wir brauchen keine Angst vor Blockade zu haben. Der Osten liefert uns Getreide, Vieh, Kohle, Blei, Zink. Es ist ein großes Ziel, das viel Einsatz fordert. Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Unter den Blättern, die die Experten erhalten, befindet sich lediglich eine einzige Seite aus den Tagebüchern. Man will auch weiterhin so wenig Personen wie möglich über die wahren Hintergründe informieren. Die Experten gehören nicht zu diesem Kreis. Die für sie ausgewählte Seite stammt aus dem Sonderband Hess, ein Buch außerhalb der Reihe der kontinuierlich geführten Tagebücher. Von Kujau erfunden, um die Anzahl der Kladden weiter zu erhöhen. Der Reporter erhält diesen Sonderband Anfang 1981. Als er darin liest, mag er seinen Augen nicht trauen und zeigt Herrn Fischer die Stelle, die ihn über alle Maßen erstaunt. Herr Fischer beteuert auch ihm gegenüber, die Handschrift nicht entziffern zu können. So liest der Reporter vor, dass der berühmte und berüchtigte Flug des Rudolf Hess nach England, von Hitler wütend und tobend als unverzeihlichen Verrat verurteilt, in Wahrheit mit seinem Wissen erfolgt ist. Erstens, sollte die Mission gelingen und Hess hat Erfolg, hat er mit meinem Einverständnis gehandelt. Zweitens, wird Hess als Spion in England gefangen gesetzt, so hat er mich früher einmal von seinem Plan in Kenntnis gesetzt, ich aber habe abgelehnt. Drittens, sollte seine Mission total fehlschlagen, erkläre ich, Hess habe in einer Wahnvorstellung gehandelt. Auch Herr Fischer ist fassungslos. Dass der Führer das gewusst hat, flüstert er und treibt das Spiel damit auf die Spitze. So naiv erstaunt kann nur jemand reagieren, der wirklich und wahrhaftig nichts weiter ist als der harmlose Lieferant dieser einmaligen Zeitzeugnisse. Allerdings ziehen, noch bevor die offizielle Überprüfung der Hitler-Handschriften beginnt, von ganz anderer Seite dunkle Wolken am heiteren Himmel des großen Bluffs auf. Im Mai 1981 liest ein leitender Mitarbeiter des Hamburger Verlagshauses im Vierteljahresheft für Zeitgeschichte einen Artikel, in dem der Hitler-Handschriftenexperte Professor Jeckel noch einmal seine Zweifel an einer Reihe von Dokumenten äußert, insbesondere am Gedicht »Der Kamerad«. Auch eine Reihe von Begleitschreiben steht, laut Jeckel, im Verdacht, Fälschungen zu sein. Von alarmierender Brisanz für die Verlagsleitung ist diese Vermutung vor allem deshalb, weil die in Zweifel gezogenen Zertifikate von gleicher Herkunft zu sein scheinen wie die Banderolen, die auf den Tagebüchern kleben. Diese Bücher sind Eigentum des Führers. Nur dem Führer persönlich oder einer vom Führer bestimmten Person auszuhändigen. Der Reporter wird unverzüglich angewiesen, bei Herrn Fischer nachzufragen, ob die von Professor Jeckel in Zweifel gezogenen Handschriften von ihm geliefert wurden, also seinem DDR-Fundus entstammen. Herr Fischer kann den Reporter beruhigen. Er habe diese Dokumente nicht geliefert, lügt er. Der Reporter, nicht restlos überzeugt, holt eine zusätzliche fachkundige Meinung beim Deutschen Institut für Zeitgeschichte ein. Bereits im Vorfeld der dort durchgeführten Tests kommt es zu einem folgenschweren Missverständnis. Das Institut erhält nicht alle Unterlagen und zieht am Ende die falschen Schlüsse. Alles in Ordnung, heißt es. Lediglich die Handschrift des Gedichts »Der Kamerad« könnte falsch sein. Diesen kleinen Restzweifel des Instituts weiß Fischer allerdings schnell und geschickt aus der Welt zu schaffen. Es gibt doch die Schreiben des DDR-Chefgraphologen Dr. Feininger und des Staatsarchivs der DDR. Als der Reporter sie von Fischer erhält, sind die Gemüter wieder beruhigt. Hitler hat das Gedicht lediglich abgeschrieben. Durchaus nicht der einzige Fall, in dem er Verse, die ihm besonders gut gefielen, von eigener Hand niederschrieb und dabei ein wenig in seinem Sinne veränderte. Die Gegenprobe, ob es in der DDR einen Chefgraphologen Dr. Feininger überhaupt gibt, wird nicht veranlasst. Man ist heilfroh, dass sich alles in einer zwar komplizierten, aber letztendlich doch logischen Kette von Beweisen nachvollziehen lässt. Falscher Alarm also. Man sollte vielleicht nicht immer so misstrauisch sein. Und also geht man daran, Widersprüche, die in der Folgezeit auftauchen, nicht weiter in grundsätzliche Zweifel ausarten zu lassen. Für Kujau ist das nur gut. Er kann seinen gutgläubigen Großkunden in der Folgezeit neben den Tagebüchern weitere einzigartige Fundstücke verkaufen. Das Eiserne Kreuz Hitlers und sogar die Waffe, mit der er sich erschossen hat. Auch sie ziert ein Echtheitszertifikat. 30.04.1945. Mit dieser Waffe erschoss sich unser Führer. Die Lage ist hoffnungslos. Heil Hitler, gezeichnet Bormann. Der Reporter kauft sie privat und zeigt sie dem ehemaligen persönlichen Adjutanten Hitlers, Otto Günsche, der den Diktator in den letzten Wochen im Führerbunker täglich betreut hat. Günsche betrachtet die Waffe kurz und schüttelt den Kopf. Er hat die Pistole damals kurz nach der Tat selbst vom Boden aufgehoben. Es war eine Walter. Diese hier aber ist eine belgische FN. Völlig ausgeschlossen, dass es sich um die Selbstmordwaffe handelt. Der Reporter will das nicht glauben. Das Zertifikat beweist doch, dass sie echt ist. Und die Zeitzeugen von damals, kann man ihren Erinnerungen nach mehr als 35 Jahren noch trauen? Der Reporter glaubt dem Echtheitsdokument mehr als dem Erinnerungsvermögen des ehemaligen Hitler-Adjutanten. Eine weitere große Chance ist vertan, den mittlerweile gigantischen Schwindel aufzudecken. Der Reporter wünscht und mit ihm wünscht die gesamte Hamburger Verlagsleitung, dass die Tagebücher über jeden Zweifel erhaben sind. Also wird alles getan, um grundsätzliche Bedenken gar nicht erst wieder aufkommen zu lassen. Doch noch stehen die Gutachten der internationalen Experten aus. Sie treffen im Mai und Juni des Jahres 1982 ein und kommen, unabhängig voneinander, zum gleichen Ergebnis. Die Tagebücher sind echt. Sie stammen von der gleichen Hand wie die mitgelieferten Vergleichsschriften. Dieses Urteil der weltweit anerkannten Experten ist der endgültige Befreiungsschlag für alle Beteiligten. Die sich eigentlich dringend empfehlende zusätzliche Materialprüfung von Papier, Klebstoffen und Tinte wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, auch weil einer der Experten sie für überflüssig hält. In einer Klimakammer, sagt er, lasse sich Papier ziemlich leicht auf jedes gewünschte Alter bringen und außerdem sei davon auszugehen, dass ein professioneller Fälscher an diese Dinge zuallererst denkt und ganz selbstverständlich sicherstellt, unter allen Umständen zeitgerechtes Material zu verwenden. Dieses Argument leuchtet den Verantwortlichen ein und so kann das Spiel munter weitergehen. Konrad Kujau beugt sich wie gewohnt über leere Kladden, um sie mit des Führers Handschrift zu füllen. Und der Reporter erwirbt diese Werke Stück für Stück zum vereinbarten Preis. Gelegentlich auftauchende Ungereimtheiten in den Texten, wenn beispielsweise ein Ereignis einem falschen Datum zugeordnet ist, führen bei den eifrigen Lesern im Verlag fortan vor allem zu einer Erkenntnis. Da ist der Führer offensichtlich nicht so richtig informiert worden. So etwas soll ja vorgekommen sein. 15. März 1933. Besichtigung der schon ausgesuchten Männer und der Unterkünfte der Extrastandarte der SS in Lichterfelde. Diese Standarte soll meinen Namen tragen und auf mich eingeschworen werden. 17. März 1933. Ab heute besteht eine SS-Standarte mit Sitz in Lichterfelde. Ab sofort werden alle mich betreffenden Sicherheitsmaßnahmen von diesen Leuten durchgeführt. Diese Leute sind besonders ausgesuchte Nationalsozialisten. Die Standarte trägt ab heute meinen Namen und ist auf mich eingeschworen. 18. März 1933. Kujau hat die Gründung dieser Leibstandarte Adolf Hitler um mehr als ein halbes Jahr vorverlegt. Einem alten SS-General, der Einblick in die Tagebücher erhält, fällt das zwar auf. Doch man weiß ja mittlerweile, was vom Erinnerungsvermögen betagter Zeitzeugen zu halten ist. Wer irrt sich denn hier? Etwa der Führer beim Führen seines Tagebuches? Oder vielleicht doch eher der alte, vielleicht schon ein bisschen senile Ex-General? Der Verlag jedenfalls lässt sich durch solch marginale Irritationen nicht länger aus dem Konzept bringen und stellt unbeirrt weitere Millionen zur Verfügung. Denn das ist auch notwendig geworden, weil Kujau die Preise erhöht hat. In seiner Rolle als Herr Fischer erzählt er dem Reporter dazu folgende Geschichte. Sein Kontaktmann in der DDR hat herausbekommen, dass er, Fischer, die Bücher im Westen verkauft. Jetzt will er mit abkassieren und verlangt mehr. Viel mehr. Der Preis pro Band steigt auf 100.000 D-Mark, wenig später auf 150.000. Im Oktober 1982 hat sich die ursprünglich bewilligte Summe für den Kauf der Tagebücher auf 6,7 Millionen hochgeschraubt. Ein Ende ist nicht abzusehen. Ich lese, da ich erst sehr spät nachts einschlafen kann, zurzeit eine ganze Reihe der Karl-May-Bände. Ich halte von Karl May sehr viel. Was haben die Schulmeister ihn doch angegriffen, statt zu erkennen, wie viele positive Werte seine Bücher enthalten. Ein echter Jugendschriftsteller muss eine reiche Fantasie besitzen, anständige Gesinnungen vermitteln und zeigen, was Lebenstüchtigkeit bedeutet. Vor allem aber muss er Humor haben. Und den besitzt Karl May in ebenso hohem Maße wie die Gabe der plastischen Anschaulichkeit.